Wenn du morgens aufstehst, denkst du vielleicht genauso wie ich. Ich würde gern liegen bleiben, doch es geht nicht. Also quälst du dich hoch, wo du fast bei einschläfst. Es ist gegen deinen Willen, weil es einfach sein muss. Stehst du vorm Spiegel wie blind, würdest am liebsten gar nicht reden. Denn es ist viel zu früh, um zu leben. Dann schaltest du dein Radio ein und die Musik dringt ein. Guten Morgen, lieber Morgen, schönen guten Tag. Ich bin da. Guten Morgen, lieber Morgen. Ich bin aufgewacht aus meinem Schlaf und bin jetzt da. Tag, ich bin hier, ich bin da. Guten Morgen, lieber Morgen, ich bin aufgewacht aus meinem Schlaf und bin jetzt da. Dann schaltest du dein Radio ein und die Musik trinkt ein. Lieber Morgen, schönen guten Tag, ich bin hier, ich bin da. Guten Morgen, lieber Morgen, ich bin aufgewacht aus meinem Schlaf und bin jetzt da. Denkst du vielleicht genauso wie ich? Ich würde gern liegen bleiben.